Morgenandacht, Rainer Tirtler, Philipper 4, Tag 24. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Gracie und Reinhard sind wieder da. Paulus lehrt sie also, dass das, was sie getan haben, eine Saat war. Die Saat ist immer gut für dich. Schau dir Vers 16 an. Und als ich in Thessaloniki war, habt ihr mich über ein Jahr lang unterstützt. Jetzt sagt er es ihnen und erinnert sie an das Großartige, das sie getan haben. Und nun schau Vers 17 an. Er sagt, ich erwähne das nicht, weil ich um eine Gabe bitte. Wie viele Menschen können das ehrlich sagen? Ich erinnere mich, dass ich nicht nur einmal, sondern mehrere Male mit Pastoren zusammengesessen bin und über das Thema Zehnten diskutiert habe. Dabei habe ich ihnen anhand der Bibel gezeigt, dass es falsch ist. Das Traurige daran war folgendes. Mehrere dieser Pastoren sagten, nachdem ich ihnen das gezeigt hatte, »Wow, ja, du hast recht.« Und dann sagten sie, »Aber wir können nicht aufhören, über den Zehnten zu lehren, weil die Leute dann nicht mehr geben werden. Doch wir brauchen das Geld.« Das war für mich am Anfang so schockierend. Ich sage dir warum. Erstens, diese Pastoren vertrauen den Menschen mehr als Gott. Doch das Zweite ist folgendes. Sie lehrten etwas, von dem sie wissen, dass es nicht wahr ist. Ich sage nicht, dass jeder Pastor das tut. Ich bin sicher, dass viele Pastoren und Lehrer das auch wirklich glauben. Aber es gibt einige, die wissen, dass es keinen Sinn macht und sie lehren es trotzdem weiter, weil sie ihre finanzielle Zuwendung brauchen. Schau genau hin, was Paulus gesagt hat. Ich habe das nicht erwähnt, weil ich um eine Gabe bitte. Paulus brauchte das Geld also gar nicht. Ich meine, hat er es gebraucht? In gewisser Weise schon. Auf der anderen Seite brauchte er es nicht. Denn erstens lernte er, Gott zu vertrauen, zweitens kam er an einen Punkt, wo es ihm egal war, wenn er nichts hatte. Darüber haben wir bereits in Vers 12 und 13 geredet. Also schau, wenn Paulus sich nicht einmal um ihren finanziellen Beitrag kümmert, warum redet er dann mit ihnen darüber? Warum machen Menschen, die Gemeinden leiten, einen Spendenaufruf? Weil sie das Geld brauchen. Paulus war anders. Er sagt also, ich sage das nicht, weil ich eure Gabe brauche. Doch schau, was er dann sagt. Aber. Und ich liebe die Aber in der Bibel. Du hast mich schon viel über verschiedene Aber lehren hören. Aber bedeutet, dass es eine Verbindung zwischen dem gibt, was er gerade gesagt hat und dem, was er noch sagen wird. Also schau. Aber damit die Frucht eurer Großzügigkeit euch einen reichen Lohn bringen möge. Ich wünschte, jeder christliche Leiter könnte so sein. Paulus war so aufrichtig, dass er sagte, ich liebe euch so sehr, dass ich euch diese wichtige geistliche Wahrheit lehre. Denn es geht nur um euch, nicht um mich. Ich meine, er wollte eine üppige Belohnung für sie und nicht ihr Geld. Ich sage euch, wenn die Menschen das geistliche Gesetz von Saat und Ernte lehren würden, ehrlich und aufrichtig, weil ihnen die Menschen am Herzen liegen und sie nicht ihr Geld wollen würden, könnten sie es mit wahrer geistlicher Autorität lehren. Und was würde passieren? Die Menschen würden sich niemals missbraucht fühlen. Die Menschen würden in Wirklichkeit viel großzügiger sein. Weißt du, wenn wir diese Wahrheit verstehen, werden wir es immer lieben zu sehen. Als ich Debbie heiratete, sagte ich ein paar Dinge, die ich nie ändern möchte. Ich sagte, ich will nie um Geld bitten, ich will mich nie verschulden und ich will immer radikal großzügig sein. Das gilt also auch für mich. Debbie und ich haben seit fast 36 Jahren radikal ausgesät. Und was passiert? Wir haben eine reiche Belohnung für unsere eigene Großzügigkeit. Ich erzähle dir etwas. Wir haben angefangen zu säen, als wir nicht einmal wussten, wie wir unsere eigenen Kinder ernähren sollten. Ich werde dir hier einen unglaublichen Schlüssel geben. Wenn du viel säen willst, musst du mit dem anfangen, was du hast. Denke darüber nach. Wenn du 10 Kilo Reis hast und so viel brauchst, um dich ein Jahr lang zu ernähren, aber im ersten etwas weniger isst und 1 Kilo säst, kannst du jedes Jahr die Saat vermehren und die Ernte steigern. Du wirst also mehr Reis und mehr Saatgut haben. Paulus wollte, dass sie das verstehen. Ich will nicht wirklich etwas von euch. Ich will etwas für euch. Denn ich habe euch gesagt, dass ihr in mich gesät habt, jetzt werdet ihr dafür belohnt. So funktioniert das Reich Gottes. Bis morgen, Leute.